Kapitel 81. Alle in der Bar trinken Whisky. Auch Franz und Carla trinken Whisky. Carla fragt einen Freund: Hast du ein neues Jackett? Der Freund sagt: Ja, cool, nicht? Aus London. Wie viel hat das Jackett gekostet? 1100 Euro. Es war total billig. Franz denkt: Jetzt nicht Boah sagen. Kapitel 82. Carla bringt Franz mit dem Auto nach Hause. Sie parken. Franz möchte Carla einen Kuss geben. Aber da klingelt Carlas Handy. Carla telefoniert. Sie wird total nervös. Kapitel 83. Dann sagt Carla: Das war eine Freundin. Sie hat Probleme. Große Probleme? Ja, sie hat psychische Probleme. Wegen Kokain. Ich muss ihr helfen. Carla gibt Franz einen extrem schnellen Kuss. Sie sagt: Das war ein schöner Tag. Danke, Franz. Und kauf dir ein neues Jackett. Kapitel 84. Am Montag kauft Franz noch mehr Bücher über die französische Küche. Er liest und liest. Am Abend geht er in das französische Restaurant. Er kocht und kocht. Dann telefoniert er mit Carla. So geht es die ganze Woche. Kapitel 85. Am Freitag sagt der Chef: Sie kochen wie ein Champion. Die Leute finden ihr Essen fantastisch. Das Restaurant ist jeden Abend voll. Franz fragt: Kann ich etwas Geld haben? Der Chef sagt: Klar, hier sind 500 Euro. Kann ich auch 1000 Euro haben? Der Chef guckt skeptisch. 1000 Euro? Das ist viel Geld. Aber der Chef gibt Franz das Geld.